Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Nicht noch ein Marvel Podcast. Und heute reden wir über The Amazing Spider-Man, weil wir müssen ja noch über Spider-Man reden, weil wegen Civil War. und da wir die Sam Raimis abgeschlossen haben, reden wir jetzt über The Amazing Spider-Man. Es ist der erste erschienen, es gibt zwei Teile, der erste erschien 2012. Die Regie führte Mark Webb, der war unter anderem bekannt für 500 Days of Summer und aber hauptsächlich Musikvideos. Hauptdarsteller sind Andrew Garfield als Spider-Man, den kannte man vorher aus The Social Network. Emma Stone als Gwen Stacy, die kannte man vorher aus Hotel Zack and Cody, das wusste ich nicht, dass sie da dabei war. Malcolm mittendrin, Zombieland, Crazy Stupid Love. Rhys Evans, Evans als der Dr. Connors, der bekannt aus Notting Hill, Little Nicky, The 51 State, Garfield 2. Little Nicky. Ja. Und die Heiligtümer des Todes. Das ist der Vater von Luna gewesen. Dann Dennis Leary als Kommissar Stacy. Der ist ein Komiker. Der ist aus Loaded Weapon 1, ich liebe den Film, der ist so dumm. Demolition Man, Small Soldiers, Das große Krabbeln, Ice Age ist die Stimme von Diego auf Englisch. Martin Sheen als Ben Parker, der ist unter anderem bekannt, ist bekannt aus Wall Street, Gettysburg und so weiter. Sally Fields als Aunt May, die ist unter anderem bekannt aus Forrest Gump und Emergency Room. Man hat den Film zuletzt gesehen. Und zum ersten Mal vor allem. Ich zuletzt vor ein paar Wochen bei mir und zum ersten Mal als legale Kopie. Als er damals erschienen. Bei mir das erste Mal, als er DVD-Release hatte. Mhm. Und das letzte Mal Anfang des Jahres, also jetzt vor bald 2 Monaten. Damn. Ich habe ihn zuletzt gestern Abend gesehen. Und das erste Mal tatsächlich im Kino. Oh, echt? Warst du da im Kino damals? Da war ich im Kino, ja. Ah, cool. War halt voll abgefahren, weil es sehr offensichtlich ein 3D-Film gewesen ist. Das, wenn man sich den jetzt anschaut, ja. ist das mehr als offensichtlich. Ja, das war damals auch oh Gott, die furchtbare 3D-Zeit. Luch. Dieses, wir drücken dir ins Gesicht, dass wir ein 3D-Film sind. Ja, in manchen Szenen fällt das schon fürchterlich auf. Es nervt auch, wenn du es nur auf DVD guckst und nie im Kino in 3D gesehen hast. Ja, das ist bei den ganzen 3D-Filmen ist das fürchterlich gewesen. Wir starten mit einem komplett falschen Film, wo ich mir dachte, habe ich einen falschen Film gestartet? Hä? Bin ich irgendwie in einem Abenteuerfilm mit Nicolas Cage geraten? Oder was ist da passiert? Der Anfang ist strange. Mit diesem Peters Eltern müssen urplötzlich weg und lassen ihn bei Aunt May und Uncle Ben und dann sind sie halt tot. Einfach hey. So, ja. Off-screen. Einfach so, ja. Ja. Endlich Schüler, die nicht mehr aussehen wie 38, finde ich super. Ja, aber sie sind trotzdem immer noch offensichtlich zu alt für die Rolle. Sie sind immer noch zu alt für die Rolle. Ja, aber sie wirken nicht mehr so alt wie bei den vorherigen Teilen. Ja, aber man muss ja trotzdem ehrlich sein, dass Andrew Garfield trotzdem, auch wenn ich ihn fantastisch in der Rolle finde, vielleicht ein Hauch zu hübsch für Peter Parker ist. Ja, schon. Aber dafür kriegt er das Awkward-Stuff richtig gut hin, finde ich. Ja, das sowieso. Er bewegt sich ja mit Absicht teilweise ziemlich awkward. Ja. Aber er ist trotzdem zu hübsch für die Rolle. Ja, das stimmt. Ich mag den Flash-Darsteller. Ich finde den besser als den ersten Flash-Darsteller. Ich mag den neueren, der war aber auch nicht so in den Vordergrund gerückt in Sam Raimis. Ja, richtig. Der ist cooler. Oh, hi Gwen. Sie ist super. Ein Glück passiert dir nichts Schlimmes. Der Hass ist auf einmal verschwunden. Ach, Gwen, sie ist großartig. Diesmal ist es ja auch Emma Stone. Dieser ist Emma Stone, ja. Und ich glaube, haben die beiden sich währenddessen kennengelernt oder waren die schon zusammen? Ich glaube, die sind während den Dreharbeiten zusammengekommen. Das hast du so gemerkt. Die Chemistry ist abartig zwischen den beiden. Das ist schon gruselig, ja. Richtig krass. Ja. Oh, hi Aunt May und Uncle Ben. Gute Chemistry zwischen allen drei. Ich finde, das Gespräch zwischen den dreien, es wirkt sehr real. Es wirkt nicht wie Schauspieler, die miteinander reden, sondern tatsächlich, als ob Peter da schon lange wohnt und mit denen halt klarkommen muss. Finde ich super. Geheimagent Peters Dad, richtig. geheime Tasche ist geheim, ja, wo er die komische Tasche da auseinanderbastelt. Ja, vor allem so Gwen richtig im schlecht Hintergrund. und du willst mir erzählen, dass die Polizei da drin nichts gefunden hat. Ja, übel. Gwen als Hintergrund beim PC. Gar nicht creepy, gar nicht creepy. Gar nicht creepy, gar nicht creepy. Ich find's gut. Er hat sie auf ihrem PC. Heutzutage würde man es Stalking nennen. Damals war es ein ganz normales Verhalten, um sich kennenzulernen. Damals war es süß. Bing Search Engine. Hätte er Google benutzt, hätte er gefunden, wer Dr. Connors ist. Ja. Ist so Bing Search, what the fuck? Mieseste Sekretärin ever. Welche war das, die Sekretärin? Ah ja. Ist ja, nimm dir halt dein Namensschild weg. Ja, ja. Ich überprüfe genau. Gar nicht, ob du es bist. Nimm einfach dein Namensschild weg. Die auf ihren Arbeitsplatz so richtig Bock hatte. Ja, ja, oh, wer bist du? Ja, ich bin der und der. Ah, genau, ich bin jemand mit einem ethischen Namen, der überhaupt nicht so aussieht. Mhm. Hey, Rodrigo, ja, ja, und dann kommt der Echte und ihr ist das völlig egal. oh, hi, Dr. Connors. Er ist ein netter Dude, zum Glück passiert ihm nichts Schlimmes. Garfield ist ein sehr guter, ein böser Peter. Ich finde den absolut, also, wie gesagt, er ist halt furchtbar. Großartig, finde ich. Furchtbare Sicherheit in dem Labor, das stimmt. Ein Spinnenraum, mein absoluter Albtraum. Ja, das war schon mein persönlicher Gefühl. Albtraum. Oh, ich fand das Gott. Richtig geil, einfach so ein Spinnenraum. Nope. Nee. Da kriegst du mich nicht rein, das kannst du vergessen. Ja, auch keine gute Security. Du musst nur einmal gesehen haben, wie du deine Finger da drauf hast. Diese komische Hin- und Her-Geschiebe. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Typisch Executives, gib uns Erfolg oder kein Geld. Nee, ich bin nah dran. Halt, nein, das muss jetzt fertig werden oder er stirbt. Das muss jetzt fertig werden, richtig. Weil sonst... Du hattest vorher 10 Jahre Zeit, aber jetzt hast du keine Zeit mehr. Jetzt urplötzlich müssen wir die Erfolge von dir haben, Dr. Connors. Richtig, jetzt urplötzlich. Das weil, lässt sich ganz einfach Chef erklären, stirbt. Der Aufsichtsrat hat gewechselt. Der neue Aufsichtsrat will einfach nur Geld sehen. Ja. Money, money, U-Bahn-Shenanigans. U-Bahn-Shenanigans, fand ich gut, wo er gebissen wurde. Ich finde, das ist die realistische Art, wie von er gebissen wurde, so nach dem Motto. Er sieht aus wie ein Drogenopfer. Absolut. Er ist so verschwitzt und völlig fertig. Ja. Ja. Er ist komplett ausgeflippt. Er binkt, er googelt, ich meine, binkt natürlich, was mit ihm los ist, deswegen findet er nichts. Nee, ich mochte, wie sie in der U-Bahn versuchen, ihn dann zu bekämpfen und dann nicht mit meinem Skateboard und dann haut er das Skateboard aus seinem. Also ich fand die Szene vorher viel, viel lustiger, als er sich noch versucht hat zu beschwichtigen und dann das T-Shirt von der einen wegreißt. Ja, das war auch super, ja. Weil er einfach festklebt. Ja. Ja, willst du es ja auch mal loslassen? Nein, es tut mir so leid. Pfupp! Ich fand das cool. Ja. Also ich fand das besser als in den vorherigen, wo es einfach nur, er steht auf, er ist buff, ich kann sehen, geil, ich bin hot. Let's go. Das ist ja auch das Interessante, du siehst ihn ja auch nie ohne Shirt, weil Andrew ist halt nun mal ein schlacksiger Kerl. Ja, der hat nur seine Schulter und seine Oberarme fit gemacht, ja. Ja, der Typ ist halt schlacksig, der ist halt einfach groß und dürr, der ist halt einfach so. Ja, aber ich glaube, wenn sie denen gesagt haben, kannst du. Ja, das sowieso. Aber wenn sie denen gesagt haben, kannst du vielleicht so artig trainieren, dass du so muskulös aussiehst? Also, Mats, das kann ich nicht. Geht nicht. Das ist nicht möglich. Der ist ja aber mehr als fit genug. Ja, keiner mag deinen Hackbraten. Das war super. Yeah. Das sagst du mir nach 30 Jahren. Wie viele Hackbraten habe ich für dich gemacht? Ich liebe es generell, wie er da völlig fertig an den Kühlschrank geht. Ja, und einfach super. Alles kommt. Oh, das ist der geilste Hackbraten. Hackbraten ist schon gut. Hatte die gefrorene Mac and Cheese mitgenommen? Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Peters Vater ist also der Erfinder der Spinnen. Aha, okay, weit. Peter Basketball-Shenanigans, ja. Oh, das war so eine geile Szene. Ja, das war ziemlich cool. So, nimm doch einfach den Ball, Flash. Nimm doch einfach den Ball. Nimm den Ball. dann reißt er einfach den ganzen Korb runter, weil er seine scheiß Kraft nicht im Griff hat. Ja, die Chemistry zwischen Andrew und Emma ist insanely cute, habe ich geschrieben. Ja, es knistert ja sofort. Ja, es ist ja sehr fürchterlich. Abartig. Auch überhaupt nicht creepy, wie er in ihr Zimmer einfach reinkommt, von draußen. Nope. Das ich bin über die Feuerleiter gekommen, in den 30er. Ja, ja. es ist süß. Ja, total. Es kommt nur auf die Augen des Betrachters an. Wenn sie Randy was Spidey von ihm Training? Will, ist es süß, wenn sie nichts von ihm Random will. Random Spidey. Ja, es ist nicht süß. Random Spidey Training ist auch sehr gut, wo er einfach nur irgendwie. Ja, er fährt mit dem Skateboard halt, und gleichzeitig trainiert er. Ja, das ist cool gemacht. Fand ich auch sehr geil. Das Deus Ex Machina Wolkengerät. Ich verstehe. weil das auch so völlig random einfach so gesagt wird. Ja, das kann das und das kann das und es kann in den falschen Händen kann es auch eine Giftwolke verteilen. Deshalb verstaubt es jetzt. Hoffentlich kommt es nicht dem falschen Finger. Hoffentlich wird es niemals benutzt. Das ist übrigens der MacGuffin des Films. Weiter. So bescheuert. Und so funktioniert Kannst du deine Schrift nicht lesen? Was habe ich? Ich kann wieder mal meine Schrift nicht lesen. Was habe ich da? Und so funktioniert Wissenschaft, liebe Kinder. Einen Nachmittag und ihr könnt Gliedmaßen wachsen lassen. Du brauchst eigentlich nur eine Formel und dann geht's eigentlich. Ja, richtig. Du hast nur eine Formel und dann geht's. Mhm. Also ganz easy. Auch sofort. Ja. Also nach 3-4 Fehlversuchen ist es sofort geglückt. Also im Endeffekt ist das doch Wissenschaft. Du musst nur die eine Formel finden. Ja. Ja, genau, richtig. Die dein Vater zufälligerweise in einer geheimen Tasche gefunden hat. Die ist oder vom LKW gefallen. Und die Namen der Mäuse waren fantastisch. Fred und Wilma, ja. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Fred und Wilma, unsere dreibeinigen Mäuse. Hartes, aber sehr reales Gespräch zwischen Onkel Ben und Peter. Der Streit zwischen den beiden. Ja, wo ist mein Vater jetzt? Richtig. Du bist nicht mein Vater. Es war so hart mit anzusehen, aber es war sehr gut geschauspielert. Von beiden, sehr, sehr gut. Man muss doch mal sagen, dass Andrew Garfield von den drei Spider-Man-Darstellern der mit Abstand beste ist. Das ist allerdings wahr, ja. Mit Abstand. Onkel Ben, no! Ist aber die schlechteste Onkel Ben-Stirb-Szene, weil das ist random. Das stimmt, ja. Es ist so random Dude, den er auch nie gefunden hat. Weder im ersten noch im zweiten, der hat den nie gefunden. Ist generell einfach nur schlecht. Das ist halt so, ja, der hat halt doch eine Knarre dabei und die löse ich in dem Moment halt einfach, weil. Ja, weil. Weil er halt, weil, richtig. Weil an sich mag ich ja Martin Sheen als Onkel Ben sehr gerne, weil Martin Sheen einfach diese warme Ausstrahlung hat. Aber wie er da, das hätte man besser inszenieren können. Das war im Sam Raimis 1 Million Mal besser gemacht. Das war in Sam Raimis 1 Million Mal besser, ja. Obwohl auch das wieder dieses typische, hey, Dude, willst du nicht was dagegen tun? Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ja gut, wie willst du das? Ja, das haben sie schon sehr schlecht von Sam Raimi kopiert. Ja, es ist sehr, sehr, eigentlich dieselbe Szene. Ja, ist dieselbe Szene. Ist quasi eigentlich die gleiche Szene, ja. Sehr guter, sehr, sehr geiler Flash-Moment, finde ich. Dein Onkel ist gestorben in der Schule. Es tut mir leid. So real einfach nur, richtig gut. Er hat ihn geteased die ganze Zeit und sein Onkel ist gestorben und dann so, ja, dann drückt er ihn da dran. Alles klar, ich weiß. Fühlst du dich besser? Fühlst du dich jetzt besser? Das ist ein sehr, sehr guter Moment gewesen. Sehr erwachsener Moment. Finde ich auch nicht gut. Ja. Dass Flash in dem Moment halt kein Arschloch war. Ja. Richtig, ja. Und gut, er war da generell kein Arschloch mehr, weil beim Basketball, der hat ihn nass gemacht und seitdem respektiert er ihn anscheinend. Richtig, ja, richtig. Das guter Straßenfight oder auch. Das ist die jeder normal lange lernen muss. Guter Straßenfight oder auch. Parkour! Parkour! Parkour! Ja, war's auch. Parkour! Na, schon wieder nicht der mit dem Stern-Tattoo, verdammt! Völlig gut. Gadget-Zusammenbau-Montage, ganz wichtig. Der war aber nett gemacht. Mac Spidey meine ich. Der POV-Shot, wie er durch die Stadt schwingt, sieht cool aus, aber jedes Mal muss ich dann denken, das sah auf PlayStation bestimmt genauso geil aus. Ja, das CGI ist okay, aber man merkt, dass es halt langsam. Okay. Langsam setzt es so ein bisschen den Zahn der Zeit an, aber es geht noch völlig klar. Ja, es stimmt alles. Ja. Cooles Kostüm, finde ich. Ja, für quasi den ersten Entwurf ist es verdammt gut. Ja. Meine Frage ist, wie lange saß er in dem Auto? Als der eine, der das Auto aufbricht. Viel wichtiger ist, woher wusste er, dass er genau in das Auto steigt. Erstens, woher wusste er, dass er das Auto steigt? Zweitens, wie lange saß er in diesem Auto? Schön, und dann bemerkt er nicht. Also, ja, bemerkt mich endlich. Bemerke ich. Und dann ein bisschen übertrieben, Sprüche klopfend. Ja. Ja, das war ein bisschen cringy. Bist du ein Bulle? Ja, genau. Sehe ich aus wie einer? Oh nein, ein kleines Messer. Meine einzige Schwäche. Und der Typ glaubt auch noch, dass er wirklich Angst hat. Oh, super. Das fand ich gut. Aber schön, wie er dann wie ein regelrechter, ja, sein das neue Spielzeug funktioniert, also probieren wir es aus und kleben halt den Typen böse an die Wand. Ja, und auch voll in die Eier. Abbauen. Ja. Natürlich muss er erstmal abhauen. Ja, weil die Polizei, weil wir nicht J. Jonah Jameson in der Verfilmung haben, brauchen wir jemand anderen, der Spidey nicht mag. Ja, oh hi Captain Spacey. Captain Stacy. Spacey, ja. ich mag den Realismus zwischen Peter und Aunt May. Auch, dass die halt jetzt damit klarkommen müssen, dass halt Onkel Ben gestorben ist. Auch wieder realistische Gespräche. Finde ich realistisch. Sehr natürlich, Dialoge, auch wenn ich sagen muss, dass ich sie als Tante May nicht unbedingt mag. Nee, sie taucht doch nicht so oft aus. Sie hat nicht viel, sonderlich viel zu tun. Irgendwie. Nee, ich finde auch, wenn Sally Field ja eigentlich eine tolle Schauspielerin ist, aber ich finde, sie strahlt nicht die nötige Wärme aus. Nee, stimmt. Ja, aber auch hier kommt sie, finde ich, nur als Mittel zum Zweck. Für mich kam sie. Sie ist eigentlich nur Stichwortgeberin dann, ja. Genau. Ja, richtig. Was ich super schade fand. Ja, das stimmt, ja. Evil Company is evil, ja. Das stimmt. Super, wie sie Dr. Connors keine Wahl lassen. Überhaupt keine Wahl. Und ich verstehe ihn völlig. Er hat keine Wahl. Du, es ist eine völlig rationale Reaktion, die er hat. Es macht total Sinn. Absolut. Ja, scheiße, es ist nicht überreagiert von ihm, dass er das halt dann doch nein, selber null. Macht. Ja? Das ist aber er hat gesagt, er muss halt irgendwie sein Labor retten und sich selber retten und seine Leute retten. Er will nicht, dass die Leute pleite gehen. Er will nicht, dass die Leute wegschicken müssen. Ich finde halt so schön, wie er dann wach wird und dann mit dem nachgewachsenen Arm erstmal gegen den Tisch stößt. Ja, donk. Es ist halt leider Gottes, wie dieser ganze Film, sehr, sehr realitätsnah. Es kann einfach gerade in solchen Großkonzernen oder Forschungslaboren, wo du auf Gelder angewiesen bist, sein, dass dein Geldgeber kommt und sagt, ich will jetzt was, womit ich Kohle verdienen kann. Richtig, sonst ist der Hahn zu. Und da hast du halt, die haben ihn absolut keine Wahl gelassen. Das heißt, er war gezwungen, das zu machen. Ein Lizard in meinem Taxi, normaler Tag in New York. Hey, wo soll es hingehen? Fahren Sie einfach. Und jetzt anstatt zu schreien, auszuschauen, fahr mal los. Okay. Ist New York, ist normal. Hier verwandeln sich ständig Leute in irgendwas. Es ist New York, ist normal. Die Dinner-Szene mit Gwens Familie und einem sehr nervösen Peter ist super. Auch hier. Vor allem, dass er den Fisch nicht geschnitten kriegt. Und der kleine Junge ihn super. Aufstellen muss. Das ist so geil. Auch hier sehr realistisches Gespräch über Selbstjustiz. Ja. Großartig. Und Captain Stacy bringt sehr gute Argumente. Peter bringt sehr gute Argumente. Ich finde ich super. Ist so der beste Dialog in die Richtung, so zusammen mit Dark Knight. Es ist so. Du kannst tatsächlich sagen, das ist so dieser mit großer Macht kommt große Verantwortung Dialog. Ja, yes, halt das ist ja genau das, was du mit Harvey Dent in Dark Knight ja auch hattest. Wenn du da mit Bruce Wayne am Tisch sitzt und der sagt, ja, es ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ich kann es verstehen. Ja? Und dass sie da, dass dann Bruce Wayne Teufels Advokat spielt, das ist quasi ein ähnliches Gespräch, also auf einem ähnlichen Level. Ja. Und da hervorragend gemacht, das ist, er versucht nur zu helfen. Willst du jetzt meinen Job machen? Ja. Kann ich total verstehen, dass der Captain dann das halt nicht durchgehen lassen möchte. Das ist ein bisschen was anderes als bei Jonah Jameson, der halt völlig irrational Spider-Man nicht leiden kann. Er hasst absolut, ihn einfach nur. Ja. Ja, er mag halt keine Selbstjustiz, weil er ist Polizist, er ist dafür da und da soll nicht irgendjemand kommen und denken, er könnte den Job besser machen. Ich verstehe das, ja. Richtig. Und er sagt auch, ja, er macht ihn ja nicht besser, er will ja nur helfen. Und es war, ja, wie soll er uns helfen, wenn wir noch auf den Idioten aufpassen müssen, dass der keinen Scheiß baut? Was, wenn er jemanden umbringt und sagt halt, das ist für ihn das Richtige, obwohl es nicht das Richtige ist? Ja, ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Auch wieder sehr realistisch geschrieben, sehr gut. Und nur weiß Gwen, dass das. Das ist ja Spider-Man, das soll es nicht halten. Sehr smoother Move mit seinem. Wo er sehr smoother Move. Wo er mit den Spider-Shot einfach sie zurückholt und sie dreht. Ja. Ja. Ah, super. Du bist. Ja, halt die Klappe. Grüß mich. Dann sagt sie dann ja Spider-Man und dann nennt er sich auch so. Ja, richtig. Siehst du, Gwen ist die Beste. Die ist viel besser als diese Psychopathen-Bitch. dramatische Rettungsaktion, ja. Richtig geil, wo er dem Jungen richtig wirklich geil Mut zuspricht und hier, zieh die Maske auf, die gibt dir Mut. Ja, es ist so eine krass gute absolut Szene. Hey, ich bin nur ein Dude, ich bin nur ein einfacher Kerl. Hier, zieh die Maske auf, die gibt mir auch Kraft. Super gemacht, fantastisch. Wer bist du? Ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. und Dr. Connors ist wahnsinnig. Übrigens, sauberste Kanalisation ever. Stimmt allerdings, ja. Ich mag es, wie das Netz aufbaut und dann da mit seinem Sony Ericsson-Handy da spielt, ja. Ganz wichtig, ja, richtig. Hier kommt später noch eine viel krassere Szene, wo der an den Computer muss. Ich weiß nicht, ob er oder Gwen an den Computer muss. Und da steht da so groß Sony Vaio drauf. Ja, ja. Da habe ich auch so gedacht, auf Englisch heißt die Ratte Fred, interessant. Fred die Terrorratte. Schaut aus wie ein Gremlin. Meine Frage war unten, wo ist Fred jetzt? Hat er seinen eigenen Comic? Leider nicht. Was ich daran mochte, war dieses, er sieht die Ratte, die andere Ratte fressen und lässt ihn einfach alleine und geht. Ja, und wo, ich habe mich gefragt, wo ist Fred jetzt? Was ist los mit Fred? Ja. Hat er seinen eigenen Comic? Das wäre schön. The Adventures of Fred to the Mutant Mouse. The Mutant Mouse. Mutant Maus? Mutant Ratte? Oh. Oh, warte. Vielleicht ist er auch dann auf den Mars gekommen und hat eine Biker-Gang gegründet. Oh ja, auf jeden Fall. Oder ist in die Kanalisation gekommen und hat vier Turtles gefunden. Wir sind da was ganz Heißem auf der Spur. Ich find's super, wie halt Peter auch noch versucht, he transformed himself into a giant lizard. Und niemand hört auf ihn. Weißt du, du gehst jetzt hier zu deinen Godzilla-Filmen und ich versuche, unsere schöne Stadt zu beschützen. Schauen Sie doch wirklich nach. Gib mir alles, was du über Dr. Connors bist. Und trotzdem guckt er dann nach. Ja, das fand ich auch sehr geil. Ja, er ist zwar genervt, aber er weiß ja, dass Peter es nur gut meint. Er weiß ja, dass Peter kein schlechter Kerl ist. Ja, richtig. Interessant, wie Peter, wie der Film mehr auf Peter eingeht und ihn mehr so einspannt in die Story. Mhm. So ein bisschen wie Batman Year One tatsächlich, wo Batman auch neu war und nicht wusste, was er tut. Sehr guter Comic, by the way. Random viele kleine Lego an in New York, normaler Montag. ich mag ja generell einfach, dass er beim Schwingen noch nicht diese Sicherheit hat und noch viel durch die Gegend so halb fällt. Ja. Ja. Auch deswegen so was war sein Tobey Maguire, der konnte dann einfach schwingen. Ja, der konnte es dann halt einfach. Ja. Ja. Wir das haben fand halt ich auch so gesehen, geil, weil er es geübt hat. Stimmt auch wieder, ja. Weil hier der Amazing Spider-Man, du siehst halt, er schwingt halt sicher, aber die Bewegungen wirken halt noch nicht so souverän. Ja, da kommt es, das Spinnenfrühwarnsystem von Peter in der Kanalisation. Das fand ich sehr geil. Ja. Und natürlich hat er seine Kamera benutzt und es steht da drauf, Eigentum von Peter Parker. Vor allem, weil er einfach nur Fotos für den Daily Bugle machen wollte. Ja. Und nun weiß der Lizard, wer er ist. Und kommt dann natürlich gleich in die Schule. Aber auf die coolste Art und Weise. Naja, noch nicht ganz. Aber auch wieder, vorher wieder ein realistischer Dialog. Sie hat Angst um ihren Vater. Gwen hat Angst um ihren Vater. Er hat Angst um sie und so weiter. Das ist auch wieder dieses was, ich kann mit niemandem zusammen sein, ich muss das alleine machen. Ach, Heldensyndrom. Ach ja, und durch die Stadt schwingen ist absolut nicht romantisch, meines Erachtens. Es ist saugefährlich. Was es am besten gezeigt hat in Boris, No Way Home, das war das der realistischste durch die Stadt schwingen tatsächlich. Ja, wo MJ dann richtig Panik gekriegt hat, ja. Ja, ja. Das mache ich nie wieder. Mach das nie wieder mit mir. Ja, gute Schuhszene, guter Fight, auch wenn auch recht mieses CGI. Es ist nicht komplett mies, aber auch nicht perfekt. Ja, das ist ja das, was ich eben schon gesagt hatte. Es geht noch durch. Aber es ist schon so hart an der Grenze langsam. Ja. Stan Lee Cameo. Eins der besten Cameos von Stan Lee. In der Bibliothek als Bibliothekar. Ja, wo du dann auch den schlechten, dass es eigentlich einen 3D-Film-Effekt hast, wo der Tisch beinahe auf Stan landet. Ja, richtig. Aber dennoch ist einer der besten. Es ist fantastisch mit der Musik Dinge und der hört einfach nichts. Super, super. Besten Headphones aller Zeiten, habe ich geschrieben. Ja, die baue ich Das auch. ist Noise Cancelling. Ja, vor allem, stell dir vor, du bist so ein alter Mann, hast du deinen Job in der Schule gerade so gekriegt, tust du die Bücher organisieren, drehst dich zur Seite, drehst dich zurück, alles kaputt. What? What happened? Was mir da tatsächlich so ein bisschen, was ich mir gedacht habe, wieso haben sie hier nicht irgendwie Samsung noch mit reingebracht? So Noise Cancelling, Kopfhörer Sony, von meinst du? Samsung, Sony, Sony, meinst Entschuldigung. du? Ja, Ja, damals Sony gab es, meine glaube ich. ich, so in dem Sinne Noise Cancelling noch nicht. Nicht ganz, nee, stimmt. Da musste man noch hören, wenn dich irgendeine Karen anschreit. Heutzutage ist das egal. Laptop Video Deus Ex Machina ready to play, sobald er das Layout gefunden hat von ihm. Fand ich super. Der ist einfach so, so, jetzt kann ich mir seine ganzen Tagebücher angucken. Klick. Lizard geht Rampage. Wo er durch die Stadt gerampaged ist, Ja, war vor allem, ziemlich cool. ich find das halt insofern trotzdem lustig, so, ich wusste nicht, dass Reptilien so aggressiv sind. Das ist einfach nur, dass das so eine Nee. wilde Natur entwickelt, wo ich mir denke, sind das nicht eigentlich relativ friedliebende Kreaturen? Ich meine, Eigentlich müsste er dran sitzen wie ein Kiffer. So, oh ja. geil, ich habe einen neuen Arm. Fuck yeah, Trip. Ich meine, ist schon völlig Nee, ist okay, halt. sonst würde die Story nicht vorangehen, aber ich wollte es mal angemerkt haben. Dann hatte er das Ja. Gas Ich. fertig, ja, womit er die Granaten durch die Gegend wirft. Ich mag Gwen. Sie ist so viel nützlicher als MJ. Kein Geschrei in die Kamera. Sie handelt wie ein Held. Das, wo sie das Ding da versteckt, wo sie sich da versteckt hat, das war ziemlich cool. Wenn sie eine größere Rolle hätte, bräuchten wir keinen Spider-Man. Nee, was ist, es ist so, auch hier wieder, hier Naturwissenschaft, meine Kinder. Das ist, hier, nimm einfach dieses Serum und alles wird sofort wieder geheilt. Auf jeden Fall. Spidey down, Spidey down, als die Polizisten ihn sozusagen abgeschossen haben fast. Psst. Naja. Und jetzt weiß es Gwens Vater. Dedo. Der hat ja keine Wahl gehabt. Peter ist nicht sonderlich gut in Geheimnissen, das habe ich festgestellt. Ja, dann wird er doch noch angeschossen. Ja, richtig. Dann kommen wir gleich zu einer der dämlichsten Szenen. Die Kranzszene. Gwen ist super einfallsreich und klug, habe ich geschrieben, weil sie versteckt sich in diesem Spind, was immer das ist, habe ich dann geschrieben, Alien Isolation Szene lässt grüßen. Das hat sich irgendwie wirklich so angefühlt, wo sie da dran steht. So. Und er reißt halt auf und sieht sie und nimmt sich das Gerät. Das fand ich halt auch cool. Damsel Distress brauche ich nicht. Auch gut gemacht, auch gut geschrieben. Fand ich auch super. Er lässt sie einfach in Ruhe. Er will nur sein Gerät haben. Der Um Gerät. Leute in Blizzard zu verwandeln. Das ergibt aber auch keinen Sinn, aber egal. Ja, Oh, du, die würdest du dein Kranzszene. potenzielles nächstes Lizard-Weibchen killen? Ich denke nicht. Guter Punkt. Oh, die Kranszene. Ich vergaß, wie dämlich diese Kranszene ist. Ach ja. Die war nur für Oh. den 3D-Effekt da. Ah, wie viel Amerika willst du in diesem Film? Antwort: Ja. Das war Die so dieses, das war diese You mess with us, you mess with New York Szene, nur in richtig schlecht. Er Finde hat ich. meinen Also, kleinen was sagt ihr Sohn zu der gerettet, Szene? also stelle ich, kann ich, habe ich die Möglichkeit, alle Kräne der Stadt in der Richtung auszurichten. Die zufälligerweise an derselben in einer Linie sind und nicht komplett über die Recherche halt. Wie gesagt, war nur für den 3D-Effekt da. Ja? Da Ja, hast du ja und viel sie. Ego-Perspektive da. Aber ich finde es so furchtbar gemacht, wenn du es nicht mit diesem 3D-Brillenzeug anschaust. Ja, es sieht weird aus, auf jeden Fall. Guter Lizard-Fight, fand ich. Hat gut funktioniert, ja. Hat gut funktioniert, ja. So, das Schöne ist, wenn es dunkler ist, siehst du, das Schlechte ist sich hier eigentlich so doll. Ja, da haben sie halt clever eingesetzt, die Dunkelheit, ja. Richtig, ja. Und dass sie Jetzt Lizard nur mockt so der lange olle Lizard ihn aufhalten noch. können, wie er eingefroren ist. Jetzt mockt der olle Lizard ihn auch noch. Wo er gesagt hat, wer er ist und dass er ihn. Ich glaube, er konnte einfach nicht klar denken wegen dem Serum, Ja, dass ihn das halt das ist ja komplett diese wahnsinnig komplett gemacht hat. animalische Seite, die dann hochkam. Richtig, ja. Captain Stacy, no! Ja, Ach, es die ist, er haben. konnte ihn halt nur so lange im Schach halten, wie er eingefroren war. Ja, kaum sind die Ja. Container alle, dieses eine Schrotflinte reicht gegen das Viech nicht. Und ich finde es interessant, wie er ihn, er nicht getötet wurde, sondern Spidey ihn gerettet hat, oder Connors besser gesagt, Spidey gerettet hat. Die letzte gute Tat von Connors, als er Nehmen ihn Sie da. meinen starken Arm! Ja, ich musste, das Einzige, ich musste natürlich an Scary Movie 2 denken. Nimm meine starke Hand. Ja, habe ich gerade gesagt. Ja, genau. Nehmen Sie meine starke Hand. Nein! Und dann ja. muss er natürlich versprechen, dass er seine Tochter nicht reinzieht, ja. Ah, Captain Stacy's Tod und das Versprechen, was Peter geben musste. Ja. Und sie dann Aber hat aber, die. sie aber nicht darüber aufklärt, sondern sie dann einfach eiskalt ghostet. Yep, aber Anstatt er zu hat die jetzt zu Eier gehen, du, gefragt. ich muss Nein, es deinem Vater versprechen, ich darf das nicht, bla, nein, ich rede einfach nicht mehr mit dir. aber das steht doch im Heldenratgeber für Freundinnen. Nein, das steht nur in der Heldenratgeber für Spider-Man. Das stimmt, ja. Du darfst kein gutes Leben haben, alles in deinem Leben muss scheiße sein und deine Freundinnen verlassen dich, sind Psychopathinnen, die nicht ganz dicht sind oder sterben. mich immer wieder noch zurückkommen, finde ich schön. Aber Sehr er hat die schön, Eier dass dann nicht die Beerdigung vorkommt. von Captain Stacy ist und natürlich regnet es wie aus Eimern. Natürlich, selbstverständlich. Aber er hat die Eier für Aunt May mitgebracht. Oh ja, das war, also da habe ich lachen müssen. Da habe ich laut gelacht. Also so Ja. wirklich völlig fertig, vermöbelt. Er kann gar nicht mehr gerade stehen. Aber er gibt dir so mit so einem breiten, verkifften Lächeln, gibt dir die scheiß Eier. aber auch relativ realistisch. Ich Er finde es auch kann sie schön, nicht dass sie, mehr ich finde es sehen auch wegen schön, ihrer dass sie Sicherheit. einfach nicht fragt. Flash und Peter sind Freunde. Ja. Finde ich auch cool. Kommst du dann gleich? Ja, bin gleich da. Das fand ich cool, ja. Flash and Peter, I ship it, habe ich geschrieben. Ah, Spidey schwingt durch die Nachtszene. Ja, da hast du auch wieder gesehen, kommt gut. New York bei Nacht sieht ganz nice aus. Ja, das sieht ja immer gut aus. Ja, und natürlich das, ja, ein Versprechen, das sich einhalten muss, aber Versprechen können gebrochen werden. Böser Peter. Und dann gab es noch eine Szene nach dem Abspann mit Dr. Connors und einer seltsamen Figur bekannt als der Gentleman. Ist auch nie aufgelöst worden, das Ding. Nee, ist auch, ist, ging ja nicht. Da erfahrt ihr dann von mir im nächsten Cast, warum das Ganze so war und was da passiert hätte sein können, aber nie passiert ist. Oh, der Alles im nächste Allen, wird so tränenreich. alles im Allen, ich mag The Amazing Spider-Man. Es sind nicht so gut wie die drei von Sam Raimi, ist klar. Aber Aber mit dem dafür stärkeren Spider-Man, wie ich finde. Mit stärkeren Spider-Man, richtig, stärkeren Peter meines Erachtens auch. Ich mag seine Awkwardness, seine Schüchternheit, finde ich Ja, super. wie gesagt, auch wenn ich gesagt habe, dass Andrew Garfield eigentlich zu hübsch für die Rolle ist, ist er der beste Peter Parker eigentlich. So zusammen mit Tobey Maguire. Das ist immer so, je nachdem, wann du mich fragst, ist der eine der besseren Peter Parker, dann ist es wieder der andere. Weil die Awkwardness hat er, aber er ist auf jeden Fall für mich der beste Spider-Man. Von der Ausstrahlung her, wie er kämpft, wie er sich bewegt, das hat er den anderen beiden voraus. Absolut, ja. Und er hat Ausstrahlung, wenn er die Maske auf hat. Das haben die anderen beiden nämlich nicht. Das stimmt, ja. Er hat absolut krasse Ausstrahlung, wenn er die was. Er ist auch sehr selbstsicher, wenn er das Ding auch hat. Ja, er Und ist. viel, viel, viel mehr selbstsicher. Naja, das haben die anderen beiden halt nicht. Er ist so ein krasser Spider-Man, wenn er auftaucht, es ist so. Es fühlt sich anders an. Stimmt. Wie gesagt, ich finde, ich mag den Teil. Ich find den Teil immer noch sehr, sehr gut. Die Effekte sind ein bisschen Hit or Miss, aber so schlimm ist es nicht. Die sind ja, wie du gesagt hast, sind ja schon etwas älter, langsam stauben sie ein bisschen an. Andrew Garfield ist klasse als Spider-Man. Gwen Stacy ist fantastisch. Also Der, Emma der, der, Stone die, als Gwen ja, es ist Stacy ist so, absolut fantastisch. da hat Zendaya in große Fußstapfen treten müssen. Ja, richtig. Absolut, also wirklich, wirklich, wirklich super. Der Dr. Connors war gut gemacht. George Stacy ist halt so mehr so ein bisschen JJ, bisschen J. Jonah Jameson, aber so ein bisschen seine eigene Figur, so ein bisschen mischungsmäßig, aber auch sehr gut. Ja, was ich am Captain halt einfach mochte, ist, er mag Spider-Man zwar nicht, aber er denkt trotzdem noch rational genug. Ist nicht wie der verblendete Jonah Jameson halt. Er sieht zumindest, was Gutes passiert, auch wenn Ja, es nicht der richtig, ja. richtige Weg ist. Und spätestens als er erkannt hat, dass Peter Spider-Man ist, weiß er genau, alles klar. Der Junge ist ein verdammt, also der Junge ist nicht nur nett, sondern auch ein Einer von den Guten. er hilft uns auch. Einer von den Guten und er hilft uns auch. Das fand ich auch sehr geil, dass die beiden zusammen miteinander gekämpft haben, fand ich super. Für mich großartiger Film, von mir 8 von 10, absolut. Ja, da gehe ich mit. Ich gehe tatsächlich auf eine 7 von 10. Aber tatsächlich einfach nur, weil mir dieses Mal beim Wiederanschauen der Lizard so in den Augen gebrannt hat. Von den Effekten. Er war schon gruselig gemacht, aber auch er sah ein bisschen weird aus mit dem halbmenschlichen Gesicht, das stimmt. Gruselig. Vielleicht, wenn du noch nie einen Horrorfilm oder so gesehen hast. So Aber wie er aufgebaut wir oder sind kann ich nicht einfach schon. verwöhnt von dem, was heutzutage 3D kann. Das ja, das stimmt auch, Deswegen ja. aber trotzdem nichtsdestotrotz dieses ganze unnötige 3D-Einstellungsgehabe hat für mich so diesen Schaufluss zerstört. Ja, schon. Also, Deswegen nur eine das 7 von ist 10, also 3D es war hat nichts furchtbar. inhaltlich, sondern eher mit diesem, damals mochte man 3D, heutzutage braucht man es nicht mehr. Ja, dass man nicht mehr mit einer Sonnenbrille im Kino sitzt, ja, genau. Das war Da hätten sie furchtbar. lieber ein paar Ah. Euro mehr in den Lizard stecken können. Grauenhafte Aber Zeit nur damals. einen. Fürchterlich. Aber nur einen Euro mehr. Hätten beide Schuppen mehr rendern können. Das hätte es ausgemacht. Aber auf Auf jeden jeden Fall. Fall. Diese Schruppe auf seiner rechten Wange. Ja, die haben wir uns leisten können. Auf jeden Fall. Jungs, ich danke euch, dass ihr mit mir über The Amazing Spider-Man geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und freut euch da draußen, wenn es zum nächsten Mal heißt The Amazing Spider-Man 2. Oder auch wie mal ein Franchise in den Boden rammt. Verdammt, egal. Naja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.